dann blieb ich als Kind oft vor dem Globus stehen. Damals konnte ich die Welt noch mit zwei Fingern drehen. Und in meinen schönsten Träumen war ich Kapitän. Alle Inseln in der Sonne wollte ich sehen. Alten Globus aus dem Kinderland, an die Insel in der Sonne. Lass ich mein Traumschiff ganz einfach drauf.